Bitteschön. Yes, Gut, gut. guten Tag, ich heiße Dr. Korkmaz. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Hauptsache, guckt ihr mal nach mir, ja. Ja, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ja, natürlich. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Rudolf Pohl. Und zwar Rudolf mit PH am Ende. PH Rudolf und? Und der Vorname Pohl, P-O-H, der Familienname P-O-H-L. Paul. Ja. Herr Paul, wie alt sind Sie? Ja, noch bin ich 57. Im Mai werde ich 58. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Am 16. Mai 65. 16. Mai 65. 16. Mai 65. 65, okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,82 Meter. Und wie viel wiegen Sie? Ja, so circa 89, 90 Kilo, das bisschen schwankt das mal. Okay, Herr Paul, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich komme jetzt zu Ihnen, weil ich so heftigen Husten habe und jetzt habe ich mit einmal auch richtig hohes Fieber bekommen. Und habe so das Gefühl, ich kriege nicht gut Luft. Ich muss so ein bisschen kämpfen, damit ich überhaupt Luft bekomme. Heute Nacht habe ich unheimlich geschwitzt und ja, mein Kopf tut mir weh. Also ich fühle mich richtig krank. Und bei dem Husten, da kommt so ganz komisches grünes Zeug raus. Und es ist also ganz unangenehm. Okay. Seit wann haben Sie Husten? Ja, das hat vor 5 Tagen angefangen, aber da war das noch nicht so schlimm. Und jetzt wird es halt immer heftiger. Und als ich jetzt dann mit einmal hohes Fieber bekommen habe und so das Gefühl hatte, ich kriege überhaupt gar keine Luft mehr. Okay. Da habe ich gedacht, ich muss doch mal zu Ihnen kommen. Seit gestern haben Sie Luftprobleme und Fieber, oder? Ich Ja, verstehe richtig. also in der Nacht habe ich das schon gemerkt, dass ich geschwitzt habe. Und dann heute Morgen hatte ich auch wirklich starke Kopfschmerzen und auch der Brustkorb hat mir so weh getan. Kopfschmerz und Brustschmerz haben Sie. Haben Sie Brustschmerz? Okay. Darf ich fragen, haben Sie schon Fieber gemessen? Ja, ich hab Fieber gemessen. Das war kurz unter 39, so 38,9 oder so, unterm Okay. Arm gemessen. Unterarm, okay. Könnten Sie Ihre Brustschmerzen beschreiben, zum Beispiel drückend oder ja, dumpf? Ja, also auf der einen Seite habe ich da so ein Druckgefühl, was mir so die Luft wegnimmt. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass es beim Husten richtig brennt. Bei Husten. Okay. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, nein, nein, das ist nur da so im Brustkorb selber, sonst strahlt es nirgendwo hin. Okay. Momentan haben Sie Brustschmerzen? Ja, jetzt geht es so aufrecht sitzen geht, aber in der Nacht, als ich gelegen habe, war es gar nicht gut. Und beim Husten tut es natürlich weh, Okay, ja. okay. Ich denke, das ist nicht über eine Herzprobleme, aber ich möchte sicher ge gehen. Deswegen möchte ich eine EKG schreiben. Okay, ja, das ist sicherlich eine gute Maßnahme. Das dauert Ja. ja nicht lange, oder? Und ja, natürlich. Und ich möchte Ihre Vitalparameter kontrollieren. Okay, ja, was ist das? ihre Puls und Blutdruck und ja, Ah ja, okay. Sauerstoff, Sättigung. Okay. Okay. Ich Das glaube, machen wir es jetzt, ne? okay. Okay. Es ist unauffällig, ich glaube. Okay. Okay, Herr Paul, Moment, jetzt möchte ich ein paar Fragen über Ihre allgemeinen Zustand stellen. Sie haben schon gesagt, sie hat Fieber und hat sie Schweiß. Haben Fieber. Sie haben Fieber. Sie haben Fieber und Sie haben Fieber und ja, leiden Sie an Nachschweiß? Ich gesagt, ja, Nacht habe ich furchtbar geschwitzt. Ja, seit gestern, ja. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, zurzeit bin ich nicht besonders gut. Ne, sonst normalerweise schmeckt es mir eigentlich schon, aber jetzt heute ist Essen sicherlich nicht meine beste Beschäftigung. Okay, haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Nein, nein, nein, das ist immer gleich. Okay. Haben Sie Probleme bei Wasserlassen oder bei Stuhlgang? Nein, nein, da habe ich keine Probleme. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Schwindelig ist mir nicht, nein. Okay. Wie viele Kisten brauchen, um zu schlafen? Ja, normalerweise mein ganz normales Kissen. Heute Nacht habe ich ein bisschen was drunter gepackt, weil ich so husten musste. Und trotzdem konnte ich eigentlich nicht gut schlafen. Ich musste mich immer wieder aufsetzen und auf die Kante setzen. Und das war eine unruhige Nacht. Okay. Aber es ist nur es war nur letzte Ja, Nacht. ja, ja, ja. Okay, Herr Paul, haben Sie Vorerkrankungen wie Blutzucker oder Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Also das Einzige, was bei mir bekannt ist, dass ich seit 5 Jahren Gicht habe. Und vor 5 Wochen war das, da hatte ich mal so eine heftige Attacke in dem einen Fuß. Aber sonst, ja, ich habe natürlich Rückenschmerzen von der Arbeit. Und ja, dann habe ich noch so eine Kleinigkeit. Wenn ich in die Sonne gehe, habe ich hier so im Schläfenbereich, kriege ich da so Hautveränderungen. Insofern muss ich das immer gut schützen im Sommer, damit ich da keine Sonnenbestrahlung drauf Sagen kriege. wir, dass Sie eine Sonnenallergie haben? Ich glaube nicht, dass das eine wirkliche Allergie ist. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Okay, und gibt es noch etwas? Nö, nö, ich bin nicht ja ganz fit. Okay. Okay, Herr Paul, nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Ja, also ich nehme eben diese Salbe da für diesen Schläfenbereich da. Das heißt Solarazegel. Und das mache ich halt im Sommer einmal morgens und einmal mittags da drauf. Könnten Sie wiederholen? Ich verstehe Das Akustik heißt nicht. Solarace. Dollarratze. Okay. Nur am Sommer. Ja, Okay. also nur wenn Sonnenbestrahlung ist, ne, wenn ich draußen bin dann nehme ich noch Zilurik 300. Allopurinol, ich glaube. Bitte? Ist das Allopurinol? Ich meine ja, Ja. eine morgens. Eine Morgens. Okay. Ist Ihnen irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, tatsächlich habe ich eine Allergie auf Amoxicillin. Das darf ich Amoxicillin. nicht bekommen. Da bekomme ich einen ganz heftigen Hautausschlag davon. Okay. Und ich habe, wurden Sie schon mal operiert? Ja, ich hatte ja auch Berufskrankheit, denke ich, vor 13 Jahren eine Karpaltunneloperation. Okay. An der rechten Seite, ne? Rechte Seite, okay. Herr Paul, sind Sie vollständig geimpft gegen Corona auch? Ja, auf alle Fälle, klar. Ja. Okay. Und rauchen Sie, Herr Paul? Ja, viel rauche ich nicht mehr, aber ein bisschen kann ich es nicht sein lassen, ne? Also so ein halbes Päckchen am Tag rauche ich immer noch. Jetzt die letzten Tage natürlich nicht. Aber sonst, ja, rauche ich schon viele Jahre. Eigentlich 19 bin oder so. 90, ungefähr, ja, 39 Jahre. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol kann man das nicht nennen. Ich trinke also abends eine Flasche Bier, aber mehr eigentlich auch nicht. Okay. Okay. Nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Mit Drogen? Nein, habe ich Ja. keine Erfahrung, wirklich. Okay. Ja, das ist eine Routinefrage. Und wir haben fast fertig gemacht, aber ich möchte ein paar Fragen über Ihre Familienstand und Familiengeschichte stellen. Ihre Eltern lebt ihre Eltern leben in, ihre Eltern noch? Ja, die leben beide noch, aber es geht ihnen gesundheitlich nicht gut. Leiden Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, also mein Vater, der hat im Bergbau gearbeitet, der hat eine Staublunge. Und meine Mutter, ja, die hatte, das ist gar nicht lange her. Vor 4 Wochen hatte die eine Darmoperation. Die hatte so Verwachsungen im Darm. Und da hatte sie einen Darmverschluss und das musste operiert werden. Aber jetzt erholt sie sich langsam wieder. Okay. Wegen Verschluss operiert. Sie wurde wegen Verschluss Wurde sie operiert. operiert? Okay. Herr Paul, wie ist Ihre Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder. Aber Okay. die beiden Großen sind schon aus dem Haus. Sind Sie gesund? Ja, der Kleine, der noch bei uns ist, der ist natürlich ein bisschen unser Sorgenkind. Der hat das Down-Syndrom. Aber er wird eigentlich, ja, sehr gut betreut. Okay. Ich weiß, das bedeutet, ich hatte auch eine Down-Syndrom-Bruder. Ah, okay. Ja. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Florist. Florist. Okay, Herr Paul, ich möchte eine kleine, kurze Zusammenfassung machen. Vor 5 Tagen hat Ihre Husten aufgetreten. Ist der Husten aufgetreten? Er Ja. ist aufgetreten und seit gestern werden stärker. Und auch Sie seit gestern haben Fieber, haben Sie Fieber Ja. und Atemnot, Ja, Atemprobleme. das stimmt wirklich, ja. Okay, und Kopfschmerzen und Brustschmerzen haben Sie. Ja. Okay. Okay. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas fragen oder hinzufügen? Ja, ich weiß nicht, ob das noch wichtig ist. Also ich habe tatsächlich auch noch so eine Schnupfnase und einmal hatte ich auch heftiges Nasenbluten. Aber das ist zum Glück schnell wieder weggegangen. Seit gestern. Das war vorgestern, glaube ich. Vorgestern. Okay. Okay, noch etwas? Jetzt will ich natürlich wissen, was kann man denn dagegen machen? Muss ich hier bleiben oder kann ich Medikamente bekommen, damit ich wieder schnell besser werde? Was kann man machen? Ja, ich verstehe Sie, natürlich. Sie wissen, wie es läuft. Wir haben schon die Aufnahmegespräch durchgeführt, und ich muss ja ein paar Tests durchführen, um ihre Erkrankheit Diagnostizieren, ja. diagnostizieren, erstmal führe ich körperliche Untersuchungen durch, und danach nehme ich Blut ab, und dann eine Röntgen und Lungen veranlassen. Also eine Röntgenaufnahme der Lunge, ja, das ist auch schon lange Ja. nicht gemacht worden bei mir, ja. Ja. Und dann wir die Ergebnisse bekommen, werden wir widersprechen. Ja, das klingt gut. Ja, dann hoffe ich mal, dass das nicht so lange dauert. Alles klar. Haben Kollegen Gut. oder Kolleginnen andere Fragen? Haben Sie Ausfuhr? Ja, habe ich Ja, gesagt, kommt so grünes Zeug raus, wie habe ich erzählt. sieht aus? Haben Sie Grün. bemerkt, Blutung oder? Blut habe ich nicht bemerkt, aber grün habe ich bemerkt. Grün. War ich Ausland oder eine Reise gemacht? Ach, ob ich eine Reise gemacht habe? Nein, ich habe gearbeitet. Ich habe keine Reise gemacht. Nein. Ähnliche Symptome haben ihre Familie oder beim Arbeit. Sonst hat niemand sowas. Nein. Nein. Könnten wir anfangen? Ja, ich versuche. Ja, super, gut. Guten Tag, mein Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten. Ich möchte ihn vorstellen. Haben Sie dafür kurze Zeit? Ja, habe ich. Wen haben Sie denn gesehen? Herr Rudolf Pohl ist 57-jähriger Patient. Er kam heute wegen bestehender und zunehmender Husten zu uns. Er berichtet, dass er Fieber hat, und er hat 39 gemessen, Unterarm, und Unter dem er Arm, axillär, ne? Axillär, sagen axillär, wir. ja, axillär, und er klagte auch über Dyspnoe, Cephalgie und Angina. Die Angina ist drückend und brennend bei Husten. Ich habe ein EKG verschreiben und es war Verschrieben oder verschrieben, durchgeführt? ja, durchgeführt und es war unauffällig. Okay, ein Glück, ja. Ja, sie klagte auch, Er, er. er klagte auch Nachschweiß und Appetitlosigkeit, Inappetenz. Die restliche Vegetativanamnese sind unauffällig. An Vorerkrankungen leidet er Hyperuricämie seit 5 Jahren, ja. Und vor 13 Jahren wurde er wegen Carpal-Syndrom operiert. Er nimmt regelmäßig Allopurinol 300 Milligramm morgens ein. Und ich bin nicht sicher, aber ich glaube, er hat eine Sonnenallergie. Deswegen nutzt eine Salbe. Es heißt Dolaratze, ja. Okay. Und er hat auch eine Amoxicillin-Allergie, die äußert sich durch Exanthem. Genau. Er raucht seit 39 Jahren halbe Packet Zigarette und trinkt ein Fläschchen Bier abends. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Die Kleine ist Down-Syndrom. Hat das Down-Syndrom? Hat das Down-Syndrom? Hat Down-Syndrom. Er ist vollständig geimpft gegen auch Corona. Und er ist Florist, Florist. Florist. Und sein Vater leidet an Koniose, Pneumokoniose, jawohl. ja, und seine Mutter wegen Ilias. Ileus operiert würden, sie Die würden Mutter wurde kürzlich wegen Ilias operiert, genau. wegen operiert. Ja, das war alles. Ja, was haben Sie denn jetzt für eine Verdachtsdiagnose? Aufgrund der anamnestischen Angabe gehe ich eine Pneumonie auf, Von einer Pneumonie aus. von einer Pneumonie aus als Differentialdiagnose. Kommen auch ja, KHK und ja, Auch, Corona ja. in Betracht. Ja, Ja, das hätte man wahrscheinlich, fällt mir jetzt gerade ein, so aktuell, man hätte gefragt, ob der einen Corona-Test gemacht hat, ne? Oder ja. man hätte den vielleicht im Vorfeld schon in der Ja, Klinik gemacht, Sie haben recht. ne? Ja, aber ist mir jetzt auch erst eingefallen, ja. Okay. Aber was könnte es denn auch noch sein? Die kleine Schwester von Corona. Grippe könnte es ja auch sein. Ja, Grippen auch, Also mein Influenza, ne? Influenza, ja. Ja, okay. Gut. Was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten? Erstmal werde ich körperliche Untersuchungen durchführen. So, worauf achten Sie bei der Die körperlichen Untersuchung? Lungengeräusche besonders achte ich. Und ja, ich Was erwarten Sie? ein Rall und ich Rall ich Ronchus, Ein Rasselgeräusch meinen Sie da? Rassel, ja, Ja. Rallis, Ja. Türkisch. Und Auskultation? Ja, Deutsch. Was erwarten Sie da? die Geräusche, wie heißt das? Perküsyon, timpanische Gedämpfte. Timpanische, timpanische Perküsyon, ja. Okay. Timpanische Perküsyon, Gut. Und was machen Sie labortechnisch? ja. Ich kontrolliere Blutbild, Entzündungsparameter, CRP, BCG Leberwerte, Okay, ja, der guten Nierenwerte. Ordnung halber vielleicht, ja. Und was Ja. untersuchen Sie noch im Labor? Erstmal ein Nee, was Röntgen-Thorax. machen Sie im Labor noch? Ha, Entschuldigung, darüber. Den Dimmer Das meinte ich jetzt gerade nicht. Herz. Herzparameter, ja, natürlich. Ich habe schon EKG kontrolliert. Nee, ich meine aber noch was anderes. Ja. Kühlte, Ja. Auswurfkühlte, ja. Ja. Auswurfkühlte. Auswurf, ne, Sputumkultur. Ja. Genau. Jawohl. Und natürlich Röntgenthorax. Was erwarten Sie im Röntgenbild? Eine Lobe oder Sieht die Lunge ganz normal aus? ja, es könnte sein, aber bei Lobepneumonie eine ja Ein Schatten. ein Schatten, ja. Jawohl. Ja. So. Gut, was machen Sie denn jetzt mit Herrn Pohl, wenn Sie den durchdiagnostiziert haben und es weist alles darauf hin, dass der eine Pneumonie hat? Was machen Sie dann? Ja, er ist kleine 65 Jahre alt und gibt es eine Skala für stationäre Behandlung oder ambulante Behandlung Okay. zum Aber man muss ja auch ein bisschen gucken, wie es ihm geht, wie seine Luftnot ist, ne? Aber das haben wir ja gesehen, ist nicht so schlimm, sonst wären ja, was weiß ich, wäre die Sauerstoffsättigung extrem schlecht gewesen oder so, ne? Ja. Gut, ja. Ja, was machen wir denn mit ihm? Ja, als Ambulanztherapie. Zum Beispiel, ja, wenn wir ihn Ja. nicht stationär aufnehmen, was kriegt er denn dann? Antibiotika-Therapie schreibe ich. Ja, und worauf achten wir dabei? Er hat Amoxicillin-Allergien, deswegen ich schreibe Makrolid, eine Ja, und man Makrolid. muss gucken, was bei der Kultur rauskommt, ne? Ja, Ne? Dass man dann natürlich. keimgerecht praktisch was drauf gibt, ne? Okay. Und ja, welche Medikamente so zur Erleichterung würden Sie ihm noch geben? Als Antibiotika. Nein, Nein. andere Medikamente, Antigam, ja. um das zu erleichtern, seine Hustenattacke. Ja, eine Mukolyse. Politik. Mukolytik schreibe ich. Acetylcystein. Also, ja, und was noch vielleicht? Acetylcystein. Für eine Antipyretik für seine Fieber Genau. und Paracetamol. Asparastamol, ja. Ja, okay, gut. Ja. Ja, gut. Dann gucken Sie, was aus Ihrem Patienten inzwischen geworden ist. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Ja, Okay. sehr gut. Okay, wie viele Anamnesen haben Sie schon gemacht, Dr. Korkmaz? Das ist die dritte. Boah, super. Also wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Sie sprechen ziemlich langsam. Und sobald Sie merken, da ist ein Fehler drin, korrigieren Sie das selber. Sie merken das, Ja. ne? Und da merkt man, dass Sie mit der Sprache einfach ziemlich gut vertraut sind. Sie sagen was und hören, hä, das klingt nicht richtig. Und dann drehen Sie es eben oder so, ne? Also super, das war richtig gut. Ein paar Mal habe ich ja was gesagt, aber nicht so furchtbar oft. Und es war für mich auch möglich zu intervenieren, weil Sie eben nicht so wahnsinnig schnell gesprochen haben. Da konnte ich noch so dazwischen kommen und sagen, so und so heißt es. Ne? Das war super. Und also die Anamnese fand ich sehr strukturiert und folgerichtig und natürlich super reagiert, dass sie Vitalparameter geprüft haben und Monitoring gemacht haben, bevor sie weitergefragt haben. Ja, und auch im Bericht waren sie, meine ich, sehr vollständig. Ich wüsste nicht, dass da irgendwas war, was sie da unterschlagen haben, was sie nicht erzählt haben. Also, und wie gesagt, also wenn immer sie gemerkt haben, oh, das stimmt jetzt, Entschuldigung, sprachlich nicht, sprachlich nicht, dann haben sie es selber eigentlich schnell korrigiert. Ne? Das geht aber nur, wenn man tatsächlich ein bisschen ruhig ist. War super. Und gucken Sie mal, wir haben eigentlich nicht mehr Zeit gebraucht als andere auch. Ja. Ne? Man kann das in der relativ knappen Zeit schaffen. Und trotzdem war das, würde ich sagen, eine sehr vollständige Angelegenheit. Super, sehr schön. Vielen Dank. Mein großes Problem ist bei Arzt als Sprecher. Also Manchmal ist eigentlich, was ich weiß ich. habe manchmal ich erinnere mich nicht, was ich sagen soll. Und dann, oder ich weiß, aber ich weiß nicht die deutsche Wörter, Fachbegriff. Ja, Fachbegriff. gut. Also das ist sicherlich noch ein bisschen ausbaufähig. Da waren jetzt ein paar Lücken, dass sie, ah, wie heißt denn das, ne? Aber das ist ja wie Vokabeln lernen. Ne? Ja. Dass man einfach nochmal die Fachterminologie sich anguckt, was bedeutet das, ja. Und das hat aber nichts mit Sprache oder so zu tun. Klar ist das für die Fachsprache wichtig, dass man die richtige Terminologie benutzt, aber wenn da mal ein Begriff fehlt, okay, ja, da kann Ihnen auch jemand auf die Sprünge helfen. Ne?